Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala khayri khalqillah, wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Alles ook met Allah, dem Herrn der Welten, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit in unserem Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Meine lieben Geschwister, die authentische Sunna über den Propheten sallallahu alayhi wa sallam hat uns ausdrücklich vor der großen Gefahr, die Zunge beherbergt, gewarnt. Durch sie betritt man die Religion der Wahrheit und durch sie verlässt man sie auch wieder. Durch sie steigt man auf die Stufe der nahestehenden Allahs und durch sie ähnelt man auch den Heuchlern. Mu'adh ibn Anas al-Juhani radiallahu anhu berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Folgendes sagte: Wer einen Gläubigen vor einem Heuchler schützt, das heißt, wer die Würde eines Gläubigen vor der üblen Nachrede eines Heuchlers, wenn er sie betreibt, schützt, so wird Allah tabaraka ta'ala einen Engel schicken, der sein Fleisch am Tag der Auferstehung vor dem Höllenfeuer schützt. Das heißt, das Fleisch desjenigen, der den Gläubigen geschützt hat. Und wer einen Muslim etwas vorwirft, um ihn dadurch zu entehren, den wird Allah auf der Höllenbrücke festhalten, bis er davon freikommt. Was bedeutet es, dass Allah ihn auf der Höllenbrücke festhalten wird, bis er davon freikommt? Es bedeutet, liebe Geschwister, wie manche Gelehrte gesagt haben, dass er erst aus dieser Phase rauskommt, aus dieser Situation, aus diesem Problem rauskommt, und Gott bewahre, was für ein schlimmeres Problem gibt es als dieses, wenn jemand vielleicht für ihn Fürsprache einlegt oder wenn er seinen Kontrahenten, seinen Gegner zufriedenstellt, wie zum Beispiel, indem er ihm von seinen eigenen Hasanat etwas abgibt oder sogar die Sünden des anderen auf sich lädt, aber das ist natürlich viel schlimmer. Oder wenn er, Gott bewahre, in dem Maße bestraft wird, wie er üble Nachrede betrieben hat. Der gläubige Muslim verteidigt die Würde seines Glaubensbruders, der Heuchler und schwache Gläubige hingegen verletzt sie. Und der Quell und der Beweggrund hierfür ist zweifellos Krankheit im Herzen. Und wie viele Menschen gibt es, die üble Nachrede betreiben, Rieber machen nach dem Motto, ich will ihm ja nur ein aufrichtiger Ratschlaggeber sein. Ich meine es ja nur gut mit ihm. Ich meine es ja nicht böse. Ich habe doch gar keine schlechte Absicht. Das, was ich sage, ist doch richtig. Alles unter diesem Deckmantel, aber er macht weiter. Und wäre es doch nur so, dass derjenige, der die Sünde begeht, alleine dafür zur Rechenschaft gezogen wird, in dieser Sitzung, in der das getan wird. Das Problem ist aber, dass dein Gegenüber dich oft zur Sünde verleitet, indem du ihm stillschweigend zustimmst oder vielleicht sogar aus Gefälligkeit oder indem du sogar noch eins draufsetzt und sagst, jawohl, das stimmt, er hat nicht nur das gemacht und auch das und das und das und das. Schau dir den folgenden Beweis an, damit du verstehst, dass der Ursprung der üblen Nachrede in deinem Herzen ist. Abu Barzah al-Aslami radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: O ihr, die ihr mit eurer Zunge glaubt, wobei der Glaube jedoch noch nicht in die Herzen eingedrungen ist. Sprecht nicht schlecht über die Muslime. Sprecht nicht schlecht über die Muslime. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam trennt hier die Gemeinschaft der Muslime in zwei Gruppen. Die einen sind die Gläubigen, die Aufrichtigen, die anderen sind die Heuchler. Die gehören nicht zu den Gläubigen. Sprecht nicht schlecht über die Muslime und geht nicht ihren Schwächen nach. Wer nämlich ihren Schwächen nachgeht, dessen Schwächen wird Allah auch nachgehen. Und demjenigen, dessen Schwächen Allah nachgeht, den wird er in seinem eigenen Haus bloßstellen. Das heißt, dort, wo er sich am sichersten fühlt vor der Bloßstellung, genau da wird ihn Allah tabaraka ta'ala erwischen. Üble Nachrede, Riba, liebe Geschwister, ist das Resultat eines kranken Herzens. Es wünscht sich für seine Geschwister nichts Gutes und versetzt sich selbst auch nicht in die Position des anderen. Und genau darüber sagte der Prophet, das ist eine Möglichkeit, wie man die Sache in sich heilt. Der Prophet sagte, wer gerne vom Höllenfeuer weggerückt und ins Paradies hineingebracht werden will, soll sterben, während er an Allah und den letzten Tag glaubt. Und er soll mit den Menschen so umgehen, wie er gerne hätte, dass man mit ihm umgeht. Sahih Muslim. Er soll mit den Menschen so umgehen, wie er selbst gerne hätte, dass man mit ihm umgeht. Und Voraussetzung dafür ist eben der Glaube an Allah und den letzten Tag. Und dass man in diesem Zustand auch stirbt. Denn das ist die absolute Voraussetzung dafür, dass überhaupt irgendetwas von dir bei Allah tabaraka ta'ala angenommen wird. Wie ihr seht, liebe Geschwister, ist die Strafe bei Allah von gleicher Art wie die der Tat der Sünde. Wer andere bloßstellt, wird bloßgestellt. Und wer sich Allah zuwendet, dem wendet sich Allah ebenfalls zu. Die Strafe ereilt solche Menschen im Diesseits noch vor dem Jenseits. Und das islamische Urteil über diese Zungensünde ist, dass sie eine der großen Sünden ist. Nicht eine kleine, die durch die 5 Gebete ausgelöscht wird und durch Umrah und Fasten im Ramadan und so. Nein, nein. Al-Bara ibn Azib radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam sagte, es gibt 72 Tore zum Zins. Es gibt 72 Tore, wie es passieren kann, dass man tatsächlich Zinsen verschlingt. Aber nicht, dass du denkst, Zinsen in dem Sinne, wie wir es kennen. Nein, nein, das, wie wir es kennen, das ist schlimm genug. Aber es gibt da etwas Schwächeres und etwas Schlimmeres. Er sagt, es gibt 72 Tore zum Zins. Die einfachste Form ist es, das heißt die niedrigste Form des Zinses. Vielleicht, wenn du nur 1 Cent nimmst oder weniger bei einem Zinsgeschäft. Ist so, als würde man mit seiner eigenen Mutter Unzucht begehen. Und die schlimmste Form, ist es, die Würde seines Glaubensbruders zu verletzen. Die Würde zu verletzen, liebe Geschwister, kann eine Beleidigung sein, eine Verleumdung sein oder ähnliches. Und warum ist das schlimmer als die Sache mit dem Zinsgeschäft an sich? Weil die Würde eines Menschen wertvoller ist bei Allah und auch danach bei uns in unserem Herzen wertvoller ist als das eigene Vermögen. Was ist der Zusammenhang zwischen dem Zinsverbot und dem Verbot der üblen Nachrede? Zinsgeschäfte, liebe Geschwister, bedeuten im Grunde genommen, dass man das Vermögen anderer zu Unrecht für erlaubt erklärt. Man verschlingt also das für einen selbst verbotene Vermögen des anderen. Und über jemanden schlecht zu reden, bedeutet die Verletzlichkeit seiner Würde für erlaubt zu erklären. Ähnlich ist es, wenn manche Leute eine Beleidigung mehrfach erwidern. Dass sie, wenn sie irgendwas gesagt wird, ein Wort gesagt wird, dann erwidern sie es nicht nur, was schon schlimm genug ist, sondern sie erwidern es mit etwas noch Schlimmerem, noch Größerem. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte in einem Hadith in Abu Huraira radhiyallahu anhu überliefert, zu den großen Sünden gehört es, einer Beleidigung mit 2 Beleidigungen zu entgegnen. Kennt ihr nicht denjenigen, der, wenn er sich streitet mit jemand anders in einer Diskussion ist, dann ausfällig wird, der hat sich nicht unter Kontrolle, kann sich nicht beherrschen, fängt er an zu beleidigen, ausfällig zu werden, Wörter zu sagen, die man nicht sagen darf. Das ist die Eigenschaft des Heuchlers. Und deswegen, liebe Geschwister, gebe ich mir selbst als erstes und euch als zweites den Ratschlag, solch ein Übel in unseren Sitzungen zu verbieten und absolut zu untersagen. Nehmt euch am Führer der Menschheit, sallallahu alaihi wasallam, dem besten aller Geschöpfe, ein Beispiel. Aisha radiallahu anha sagte, ich habe einmal zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gesagt, es reicht ja schon, dass Safiya so und so ist. Das bedeutet, dass sie klein ist. Und das ist ein körperliches Manko, ein körperliches Merkmal, das sie hier erwähnt hat. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, also was ich damit sagen will ist, dafür kann sie nichts und es ist offensichtlich die Wahrheit. Sie lügt ja nicht über ihre Nebenfrau. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, du hast wahrlich ein Wort gesprochen, das würde man es mit Wasser eines Meeres vermischen, so würde es dieses verunreinigen. Das heißt, wenn das eine Tinte wäre und das andere Wasser wäre, man mischt das zusammen, das eine würde das andere überwiegen, verunreinigen. Und dann sagte sie in einer anderen Situation, ich habe ihm einmal auch über einen Menschen etwas gesagt, das heißt, ich habe ihm einmal erzählt, wie ein anderer Mensch etwas tut. Wisst ihr, Menschen, die anderen Menschen nachäffen, sagt man auf Deutsch, die anderen Leuten nachmachen, wie sie reden, nachmachen, wie sie sich bewegen, nachmachen, wie sie laufen oder gehen oder sprechen oder irgendetwas nachmachen. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ich wünsche mir nicht, jemandem so etwas zu erzählen, selbst wenn man mir so und so viel dafür geben würde. Das heißt, selbst wenn man mir so und so viel aus der Dunya an Geld und Vermögen geben würde, würde ich niemals so etwas über einen anderen Menschen weitererzählen. Mit dem zufrieden zu sein, was ein anderer an Schlechtem über deinen eigenen Glaubensbruder sagt, gehört zu den Krankheiten des Herzens. Und die Heilung, liebe Geschwister, liegt in verschiedenen Dingen bei Allah, durch Allah subhanahu wa ta'ala. Eine davon ist, bi'idhnillah azza wa jal, dass man einfach damit aufhört. Sobald man sich dabei ertappt, dass man etwas sagt, was der Engel aufschreiben könnte und wofür man nachher zur Rechenschaft gezogen werden könnte, dass man sofort stoppt und Allah um Verzeihung bittet. Egal, wer vor einem sitzt. Zweitens, dass man andere Menschen davon abhält, gerade wenn du in einer Sitzung bist, in der du der Herr bist und das Sagen hast, dass du andere davon abhältst und es ihnen untersagst. Du sagst ihm, hör mal zu, in dieser Sitzung wird nicht schlecht gesprochen über einen Muslim. Wenn du das machen möchtest, mach das draußen, nicht bei mir. Drittens, indem man sich, liebe Geschwister, in die Lage der anderen Person versetzt, wie auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam deutlich hingewiesen hat. Denn wenn das Herz sich an eine Sünde gewöhnt, genießt sie sie. Und dasselbe gilt haargenau auch für die guten Taten. Wer sich an das Fasten gewöhnt, genießt es. Wer sich an das Nachtgebet gewöhnt, genießt es. Wer sich an das Spenden gewöhnt, genießt es. Selbst wer sich an das Freitagsgebet gewöhnt, genießt es. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Herzen reinigen vor diesen Krankheiten. Möge Allah tabaraka ta'ala unsere Herzen reinigen vor jeder Heuchelei und jeder Form des Unglaubens, großen und der kleinen, und uns reinigen vor der Heuchelei und reinigen, liebe Geschwister, vor irgendetwas, womit Allah subhanahu wa ta'ala nicht zufrieden ist. Und möge Allah, nas Allah subhanahu wa ta'ala, yaghfir lana dhunubana wa yukaffir anna sayyiatina wa an yarhamana bi rahmatihi alwasi'a wa an yarfa' anna hadha albala. إنه سبحانه وتعالى هو الشافي إنه سبحانه وتعالى هو القادر المقتدر وذو قدرة وهو القوي المتين إنه سبحانه وتعالى جواد كريم وسميع الدعاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب دعاءنا وأن يغفر لنا ولموتى المسلمين الذين شهدوا له بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة وماتوا على ذلك وصلى الله وسلم وبارك عليه محمد والحمد لله رب العالمين.